Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ein Besuch bei Sophie Mensching im Schaumburger Land habe ich unseren Hauptteil genannt und ich darf Sie einladen, mit mir diesen Besuch zu machen. Der Besuch bei ihr, bei Frau Mensching nämlich, begann wie ein ins Haus schneien nach einer recht unwegsamen Fahrt über die Dörfer, mehrmaligen Fragen nach dem Weg und dem Dorf selbst, wo sie wohnt und eines der Bauernhäuser dort, also bewohnt. Umgebaut hat man es und in der alten Diele sitzt man nun gemütlich bei einem Kaffee mit Kuchen. Aber immer klopft und klingelt es bei Frau Mensching, ein wahrer Umschlagplatz der Gemeinde, Freunde und freundliche Besucher und viele, viele, die erzählen. Hier traf man sich und wir sprachen über die Trachten. Der Tisch war noch relativ leer bei meiner Ankunft, jedoch bei jeder Geschichte kamen dann die passende Tracht oder Trachtenteile auch aus dem Schrank, aus den Zimmern, aus dem Hutkoffer auf den Tisch. Und unser Blog zeigt mich mit Frau Mensching mit zwei schönen Hochzeitskronen. Frau Anne Kört, nein, nicht unsere Porzellanmalerin aus Mörlenbach, die, mit der ich gut und lange schon befreundet bin, sondern deren Namensvetterin von der Schaumburger Deutsch-Amerikanischen Vereinigung, die unlängst in der Zeitung stand, weil sie eine schöne Schaumburger Tracht von Frau Mensching für das Heimatmuseum in Schaumburg, Illinois, erhalten und dorthin gebracht hatte. Frau Kört wollte unbedingt sehen, wer da in Florida Radio macht und sich für die Schaumburger in Trachten interessiert, und zwar an diesem Ende natürlich der USA. Auch dafür einsetzt. Ich habe sie ja schon seit einigen Jahren immer in Variationen an bei den großen Heritage-Festen, die immer im Frühjahr in Florida stattfinden, der United German American Society Florida nämlich. Da gibt es einmal im Jahr ein ganz großes Treffen. Nun waren wir einander begegnet, das heißt, wir werden einander begegnen in unserer Sendung hier, denn zunächst einmal war ich mit Frau Reit gekommen und war mit Frau Mensching und Frau Reit erstmal allein und wir unterhielten uns über die schönsten Trachtenteile, die sie dann nach und nach auf den Tisch legte. Nun waren wir, wie gesagt, dann einander später begegnet. Frau Kört lernte ebenso wie meine Begleiterin Frau Reit und ich über guter Bewirtung allerhand Neues zur Schaumburger Braut und den Trachten. Hören Sie den ersten Teil meiner Unterhaltung natürlich jetzt. Und das war natürlich bis zum Glockenläuten von Frau Körts Eintreffen. Nee, 5.000, das weiß ich. Also das ist diese Hochzeitskette. Und ja. Was hatte das nun auf sich mit den Schlüsseln? Sie haben gesagt, die mussten also Einschlüsse haben. Besonders die reichen Bauern hatten die großen. Ja, die großen. Wir sprechen hier mit der Sophie Mensching, die eine riesenschöne Sammlung hat und eine eigene auch. Das sind also aus ihrer Familie. Ja, das Stücke, sind ja. Von meiner beiden Großmüttern. Nein, das ist... die Lindhorster Tracht, man sagt heute Lindhorster, das ist aber der falsche Name, das war die Östertentracht. Stadthagen war der Mittelpunkt, westlich war die Westertentracht, östlich die Östertentracht. Nach 1945 war Lindhorst der größte Verein und die haben sich natürlich Lindhorster Tracht genannt. So, deswegen also, gibt es den Begriff, gab es überhaupt nicht, die ja. Östertentracht. Und auch das ist die mit der schwarzen Haube. Ja, auch. Das ist die mit der kleinen spitzenschwarzen Haube. Ja. Mhm. Mit der großen Flügelhaube, das ist die Bückeburger Tracht. Auch eigentlich nach dem Bückeburger Verein benannt. Das ist die Westertentracht, wie man früher sagte. Da kannte man nicht den Ausdruck Lindhorster. Nennt doch eigentlich einen eigenen Verein. Trachtenverein? Ja, der ist im Blasorchester angehört. Ach so. Also immer am zweiten Tag des Bauernmarktes ist eine große Trachtenausstellung. Ja, das war. Ist das im Frühjahr oder im Herbst? Jetzt im Sommer. Im 14. Oktober wieder. Ja. Ach so. Und zwar mache ich die mit noch jemandem zusammen. Und Bad Nenndorf hat 20 lebensgroße Puppen angeschafft. Wow. Und die ziehen wir dann in allen Variationen an. Wunderschön. Da haben Sie sicher vieles auch aus Ihrem Fundus. Denn, ja, das nehmen wir dann mit. Wunderschön. Weil früher kriegte man zur Hochzeit nicht nur den Schmuck. Man kriegte die Kleidung für das ganze Leben. Mit Totenhemd, mit allem, was dazugehört. Von der Großmutter oder von, war das neu das gemacht? Das war zu der Aussteuer neu gemacht. Wow. Also und Sie Schaum sind aber die Erste, die es nicht hat. Sie nein, haben gesagt, nein, Sie ich bin nicht also mehr so angezogen. Ich bin nur noch in Tracht getauft. Und das waren jetzt Dinge Ihrer Eltern oder Großeltern? Ja, Eltern, Großeltern, Paten. Alles war in Tracht, alle weiblichen Verwandten. Und seit wann gab es denn Tracht dieser Art? Denn das ist 19. Jahrhundert, habe ich gelesen. Nein, ich glaube, seit Zeit der Reformation. Ja, tatsächlich. So. Das älteste Bild, was ich kenne, ist von Tischbein, hängt im Bückeburg im Schloss, 1700 und. Aber es gab sie wohl schon eher, weil Elisabeth Ursula vom Braunschweig-Lüneburg, die damalige Frau unseres Grafen Otto des V., kam aus der Stadt der Welfen, aus Braunschweig. Das war ja, da kamen die Posamentenhändler, die Tuchhändler. Und sie brachte den roten Rock mit nach Schaumburg. Mhm. Und der rote Rock wurde damals zuerst Braunschweiger Rock genannt, weil er von da kam. So. Rot war nicht für gewöhnliche Leute. Keiner konnte sich selbst rot färben. Das musste man kaufen. Ja. Blau, braun, schwarz konnte man selbst färben, Wollstoffe. Also war Rot sehr teuer. Gewöhnliche Leute, wenn sie alte Bilder ansehen von den holländischen Malern, da haben die Frauen keine roten Kleider an. Schwarz, außer sie sind reicher. Also war Rot etwas Besonderes. Und man sagt, das ist alles so ein bisschen, was man heute erzählt. Erst hätten die Amme rote Röcke angehabt, dann die Bediensteten und es hätte sich so weiter fortgesetzt. Ach so. Und man war ganz stolz, man nannte um 1900 rum Schaumburg Land der roten Röcke. Ja, das deswegen war so ein geflügeltes Wort. Rote Röcke, Rote Röcke, weil das eigentlich alles beinhaltet. Ja. Und rote Röcke trugen arm, reich, Handwerker, Frauen, Mägde, alle. Ach, jeder trug Land, rote dann, Röcke. Nachdem das eingeführt wurde. Ja. Und Sie haben gesagt, heute die Hochzeitskronen haben wir jetzt zwei hier vor uns liegen und das ist die eine mit Rot obendrauf als Deckelchen sozusagen und eine mit Blau. Und Blau ist ja nicht schwarz. Also wie kommt das Blau zustande, wenn das jetzt auch Trauer bedeutet? Ja, warum das nun gerade blau ist und nicht schwarz? Ich denke mal, um es abzuheben von einer schwarzen Mütze, weil die musste man aufsetzen an der Hochzeit, wenn man keine Jungfrau mehr war, wenn man Witwe war und das zweite Mal heiratete. Und das war eben doch... Also gab es überhaupt keinen roten Hut für die? Oder nein, doch? Aber nein, nur zur Hochzeit gab es diese, wenn man Jungfrau war. Aha. Die Brautjungfern, die Paten und die Bräute. Aber nur, wenn man jungfräulich war. Ja. War natürlich schwierig nachzuweisen, aber... Und sicher auch ein bisschen ein Dilemma, wenn man sie dann nicht aufsetzen konnte. Ja, das war, es wurde sogar akustisch festgestellt. In der Nachbargemeinde, wo ich konfirmiert und getauft bin, Hohenhorst, da wurde nicht geläutet, wenn man eine schwarze Mütze aufhatte. Und da es früher so war, jeder wusste ja, heute heiratet Bauer sowieso. Und wenn nicht geläutet wurde, wurde man akustisch über das Liebesleben der Braut informiert. War es denn aber hoffentlich auch schon mit dem Bauer? Denn ich weiß von anderen Höfen, wo man erst einen Sohn gebären musste, bevor man heiraten durfte. Und da konnte ja die Braut keine Jungfrau mehr sein, wenn sie dann erst heiraten konnte. Aber das ist nicht der Fall. Das war hier nicht so. Also die waren hier sehr streng in diesen ganzen Bräuchen. Ja, aber der Sohn musste nicht auch erst auftauchen, bevor man den Hof eigentlich nicht. Also ich kenne das aus meiner Familie, eine Großtante von mir, 1903, bekam ein Kind, weil sie in Bad Nenndorf den Haushalt lernen sollte. Ihr zugedachter Bräutigam hat sie dann nicht mehr genommen, weil sie ja nicht mehr unberührt war, obwohl das Kind ein Vierteljahr später gestorben ist. Oh. Und sie konnte dann 15 Jahre später einen Witwer heiraten. Aber es war schlecht, mit Kind zu verheiraten, sich zu verheiraten. Ja. Ja. Also man hatte einen Makel. Ja. Und es wurde in den Traugesprächen gefragt, ob die Braut in Ehren heiratete. Mhm. Und die meisten Bräute sagten natürlich ja. Ja. Also in Nennorf soll es den Fall gegeben hat, da wurde nur mit der kleinen Glocke geläutet, wenn man, ja, also diese Armsünderglocke. Mhm. Und die Braut hätte dann auf Plattdeutsch gesagt, ja, läuten Sie mit der Kleinen ein bisschen dazwischen, sie war sich nicht ganz sicher. Ja. Aber ein bisschen schwanger geht ja nicht, entweder also ging's oder. Ging es da denn schon um eine Schwangerschaft oder nur um eine Unberührtheit? Es ging meistens um eine Schwangerschaft. Aha, also Unberührtheit, ja, das war dann schon nicht so schlimm. Ja, dann hatte man Glück dann, wenn man Also das wusste dann nur der Bauer. Ja. Wenn Sie die Geschichte vom Fürsten von, ich weiß nicht, um 1800, da hatten die am Fürstenhof Bückeburg 4 Töchter, 4 Prinzessinnen. Ja. So kenne ich die Geschichte vom Hörensagen, das tut man. Ja. Und dann hatte der Fürst, der hatte sich erkundigt, wo ist noch eine Schwangerschaft? Und seine Frau war schwanger. Mhm. Zu gleicher Zeit mussten die gebären auch. Ja. Die Zeit war so eingerichtet wohl. Und das war ein ganz reicher Bauer vor Bückeburg. Wenn man von Bad Eisen nach Bückeburg reinfährt, an der linken Seite. Mhm. Und man sieht auch heute noch ein Riesentor mit besonderen Ornamenten. Mhm. Und nun hatte die Fürstin wieder ein Mädchen bekommen und die Bauersfrau Sohn. Und das wäre dann ausgetauscht. Nicht? Dann hatte die, ob es stimmt, so kenne ich die Geschichte. Das kann schon sein. Von der Schulzeit her noch. Ja, da wurde das so. Und wie lange soll das her sein? Also so um 1780, 1800. Naja, da wurden schon öfters mal Fürsten ausgetauscht. Ja. Ich glaube, das ist nicht das ungewöhnlich. Ja. Nachfolger. Ja. Es war ja auch, also das ist ja der Sinn auch gewesen, dass man als Jungfrau heiraten sollte. Ja. Ja. Weil die Bauern eben kein Kuckucksei wollten, wie man sagte. Ja, ja. Und es war so, also noch um 1900 rum. Ja. Also die großen Hochzeiten, die wurden so gefeiert, dass man zur Kirche ging in Schwarz mit diesem allen an. Dann kam man nach Hause, durften einen Tanz, die waren immer im Sommer auf der Diele oder im Zelt, mit dem Mann tanzen, im schwarzen Abendmahlzeug, sonst nicht. Dann wurde gegessen, dann zog man sich um und nachts um 12 wurde man in das Schlafzimmer gebracht und die Hochzeit sollte vollzogen werden. Mhm. Die ganzen Verwandten. Hat die Verwandten dazugeguckt? Warteten. Nee, aber also dabei waren sie nicht, nein. Aber meine Tochter sagt immer, wenn sich der Mann durch dies alles durchwühlen musste, man musste ja da alles anziehen und so. Ja. Und danach kam man aus dem Schlafzimmer und hatte die Haube nicht mehr auf, dann war man keine Jungfrau mehr. Aber es gab dann auch keine andere, also die schwarze Haube musste man dann nicht schnell anziehen. Nein, das war dann wurde getanzt. Aber es wäre ja auch, musste der Mann sich denn durch die Krone auch noch durchwühlen, hoffentlich ja, das war ganz schwierig. Sie hatten ja diesen Dutt. Ich sage immer, das gibt so Schaschlingsspieße. Ich habe jetzt gar keine mehr. Die wurden hier durch, wie große Strickteile, das saß bombenfest. Und dieser Dutt war vorne auf dem Vorderkopf. Stirn, sagt man. Ja. Hier saß der. Genau, also das kann man ja im Radio nicht sehen, aber das werden das wir jetzt Das können Sie auch in dem Buch Rote Röcke sehen. Genau, also die ist vorne. Ja. Ja, und meine Mutter sagte, also wenn das nun Hochzeit war, dem wurde Haarspray, gab es nicht mit Eiweiß, wurde das alles hier hingemacht. Also die Haare wurden mit Eiweiß zugeschmiert, weil es ja sehr steif wird. Mhm. Und man war so, ich gehe auch in Schulen und erzähle das oft hier so ein bisschen, weil was hat eine Muslimin heute von einer Frau vor 100 Jahren hier unterschieden? Das ist nicht viel. Im Haus, glaube ich, wird dieses ganze Gewand nicht so sehr getragen, sondern außerhalb. In diesem Falle ja. Also eine verheiratete Frau ging nie ohne Kopftuch. Ja. Weder drin noch auch draußen. Drin und draußen in Deutschland, jetzt in Schaumburg. Man hatte immer die Arme bedeckt, wenn man rausging. Nur zur Tracht ist mit immer kurzärmelig. Mit so Stutzen an Handschen. Ja. Also die wirklich keine Handschuhe waren, sondern nur den Unterarm bedeckten. Und die mussten so weit drüber gehen, also man durfte keine Haut sehen. Aha. Man zeigte weder Bein noch Ausschnitt noch irgendwas. Dies war zu. Gab es dann also auch gestrickte Strümpfe, nehme ich an. Ja, hatte das mit den Handschuhen, aber nicht mit Perlen, sondern die Handschuhe waren Perlen. Ich habe aber auch Strümpfe da von 1909 oder so. Ja. Und dann hatte man ein Halstuch um, man sah auch nicht den Hals. Mhm. Und meine Mutter sagte, wenn sie zur Kirche ging, machte meine Großmutter mit einer Stricknadel alle Haare unter die Mütze. Frauen verheiratet trugen keine offenen Haare. Ja, ja, das war natürlich. Und jedes türkische Mädchen hat hier ein blaues Auge gegen den bösen Blick. Ja. Wiederholt sich alles in vielen Kulturen. Um das nochmal zu sagen, das sind die Spiegel, die jetzt auf den Taufkleidern, aber auch auf der Brautschürze sind. Ja. Und Sie haben erzählt von dieser Brautschürze, dass auch im Kranz sind auch Spiegel drin. Richtig. Und die bekommt man noch oder ist das auch etwas, wo man... Das ist jetzt nachgemacht, das sind noch alte, das sind Zinnrahmen, die haben wir jetzt wieder so Formen beschafft, die werden gedruckt, mein Mann hat Spiegel geschnitten, das ist... angestrichen worden. Also jetzt kommt die Frau Kart. Ja. Und nachdem die beiden Hochzeitskronen bewundert wurden, hieß es mal anprobieren. Na, das fing mit dem roten Rock an, allerdings haben wir den uns gespart, denn der sollte eigentlich darunter kommen, darunter noch ein Unterkleid und eine Unterbluse. Also all diese Dinge würden der normalen Braut noch unter dem Hauptrock sein. Der sollte nämlich darunter passen, aber wir haben ihn, wie gesagt, diesmal ausgelassen. Dann darüber die brokatgewobene und mit Perlen bestickte Hochzeitsschürze in Streifen mit einem Brustteil aus lauter kleinen Perlen, der ganz, ganz schwer war. Dann kam die mit den Initialen der Braut und Tauben und Herzen beschlagenen und vom Silberschmied zur Hochzeit, in diesem Falle der Großmutter Frau Menschings, angefertigten Silberbrosche, den Bernstein-Halsschmuck, der schwerer aussah als er war, legte man mir um den Hals, und auf dem Kopf trug ich dann die rote Krone, die früher mit Glaskugeln, heute mit Plastikkugeln nachgebaut und kleineren, jeweils 3 pro Plastikkugel bunten Glasperlen, die aus der Kugel nach außen als Fühler ragen sozusagen. Und damit war sie verziert. Unter der großen roten Krone, das Deckelchen rot für die Braut, aber blau, wenn sie in Trauer war, gibt es noch einen Unteraufsatz, einen Kranz, an dem die langen goldenen Bänder hängen, die handgewoben und mit Spiegeln gegen den bösen Blick besetzt sind, so diese mittelalterliche Sitte, die die Braut schützen soll. Der weiße Spitzenkragen, der aus der Zeit Rembrandts, also dem holländischen Barock um 1600, entliehen ist und auch bis weiter in die spanische Tradition des sogenannten Mühlsteinkragens, den man in vielen Bildern aus der südeuropäischen Gegend sieht, durften nicht fehlen. Wie sehr und genau, wie er gestärkt werden muss, wurde mir dann genau beschrieben und ich wurde mit mehreren Tütchen Reisstärke ausgerüstet, denn in diese kalte Stärke muss man diesen Kragen tauchen. So wurde ich eingekleidet und für einige Minuten eine sehr reich aussehende Schaumburger Braut. Man steht da sehr gerade, möchte man doch die wertvolle Kleidung ganz besonders schonen. Dass die Tracht noch wesentlich älter sein muss, zeigen die Anklänge an mittelalterliche Bräuche, aber der weiße Kragen lässt uns an die Barockzeit im Wesentlichen denken und die Entwicklung weiterhin bis zum immer wertvollen werdenden Trachtenensemble im 19. Jahrhundert. Hier wurde der Reichtum der Bauern zur Kirche und zu den Festtagen getragen. Dass die Schaumburger Braut jedoch wenig Freiheit hatte in Kleidung und im Leben, das bekam ich besonders als Trägerin der Tracht zu spüren. Der schwere Hut musste balanciert werden, der Brokatunterbau engte die Trägerin noch ein wenig mehr ein. Meine große Sorge, weil nicht ganz so fest wie die Kopfbedeckung sein musste, dass sich damit zu bewegen eine Gefahr für das Herunterfallen der Krone gibt. Das war natürlich meine große Sorge zu dem Zeitpunkt. Ich hoffte inständig, dieser Kopfputz möge mir nicht herunterrutschen. Die Braut mag ähnliche Sorgen gehabt haben, wurde doch dieser wertvolle Kopfschmuck oft von den Hebammen verliehen. Andere Trachtenteile wurden vererbt und auch von den oft gehbehinderten Näherinnen. Wer behindert war, so Frau Mensching, nahm eine sitzende Tätigkeit wie Näherin oder Schuster an, erstellt. Mit allem musste man sehr vorsichtig umgehen und muss das auch heute noch. Um die Braut wurde natürlich versprochen an einen Bauer, der meist in Gehweite vom Dorf wohnte. Man hörte, ob die Braut noch unberührt war, indem die Glocken für eine solche läuteten, wenn sie noch Jungfrau war, wenn sie aber schwanger war, durfte sie keine rote Krone mehr tragen und, so heißt es, wenn eine Braut nicht ganz sicher war, bat sie darum, vielleicht die kleine Sünderglocke noch ein bisschen dazwischen läuten zu lassen. Wer vor der Braut stand, konnte an der Farbe der Haube erkennen, ob ein Trauerfall zuvor gewesen war, denn eine Eheschließung war lange im Voraus beschlossen und ein Elternteil konnte davor plötzlich gestorben sein. Dann trug man übrigens 2 Jahre lang Trauer und dann durften die Farben erst aufgehellt werden von schwarz auf dunkelblau und lila wieder ins hellere, wenn diese 2 Jahre vorüber waren. So war der rote Kranz mit dem blauen Deckel im Trauerfall gedeckt oder man heiratete mit schwarzer Haube, wenn bereits ein Kind unterwegs war. Die Kunde drang in alle umliegenden Dörfer, die in Hörweite der Kirchenglocken waren, was natürlich wesentlich weiter als die Fußweite zur Kirche waren. Ich erzähle all diese Sachen in den Schulen, all diese Geschichten, und zwar den kleinen Mädchen, die aus anderen Kulturkreisen stammen, denken nämlich, dass die Hochzeitsversprechungen nur etwas im eigenen Familien- und Kulturkreis als Tradition ist. Aber in Deutschland vor 100 Jahren, so Frau Mensching, war es genauso. Sie durfte selber aus Liebe heiraten, aber weiter zurück gibt es eben diese Bräuche auch in ihrer eigenen Familie, das Versprechen der Braut an den Bräutigam. Oft erzählt sie diese Geschichten in den Schulen und sie tut das sehr gern. So, nun hören Sie unseren zweiten Teil. Frau Kört war angekommen und die Unterhaltung ging mit Frau Reit, Frau Kört und Frau Mensching weiter. Also wir sitzen hier an einem Kaffeetisch in einem schönen großen Bauernhaus. Ist das ein ursprüngliches Haus, Frau Mensching? Sophie Mensching, Sie wohnen hier. Ich wohne hier, ich bin aber hier hingezogen 1960. Also ich wohne hier seit meiner Heirat. Aber dieses Haus ist 1894 gebaut. Früher war das ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb mit Tischlerei. Also es war zu wenig Land, um nur davon zu leben. Ja, und ich wohne hier mit meinem Mann, mit meinen 3 Kindern. Fast noch 2 wohnen noch hier, einer über uns, einer neben uns und die Tochter in der Nähe. Und ja, Sie lieben Trachten. Ja, also wir sind so, mit Lust und Liebe Schaumburger, mit allem, was dazu gehört, mit Heimatgefühl, mit Trachten, Traditionen und Tanzen Geschichte. Wir können auch tanzen. Ja. Diese schöne, da werden die Frauen ja in die Luft geworfen. Also, ja, nein, geschleudert. In die Luft geworden nicht. Nur geschleudert. Und jetzt muss ich sagen, wir sitzen also zu viert hier und das ist also die Frau Anne Kört. Ja. Der Name kommt mir so geläufig vor, weil meine porzellanmalende Freundin Anne, die ich schon auch seit vielen, vielen Jahren, seit fast 30 Jahren kenne, bei Weinheim in Wörlitbach, es heißt also auch so. Und Frau Gerda Reit, die uns alle zusammengebracht hat. Ich darf Ihnen, also dir danken dafür. Das ist immer toll. Frau von meines Vaters Schulfreund kann man gar nicht. Ja. Also eine tolle, tolle Runde hier im Schaumburger Land. Und Frau Kört, was haben Sie denn miteinander zu tun, mit der Frau Mensching? Sie haben ja mit Schaumburg im weitesten Sinne zu tun, hier und dort. Ja. Ich gehöre zu der Schaumburger Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft. Wir haben eine Partnerstadt in Schaumburg, in Illinois, genannt Schaumburg, in der Nähe von Chicago. Und wir haben rege Kontakte mit unserer Partnerschaft. Unter anderem gibt es dort auch ein Heritage-Museum, das... Und über diese Schiene sind wir mit Frau Mensching zusammengekommen, weil man doch gerne mal wissen wollte, wie sieht denn so eine Schaumburger Tracht aus. Man kannte das nur vom Foto. Mhm. Und so hat Frau Mensching uns in diesem Jahr eine komplette Tracht zur Verfügung gestellt, die wir mit rübergenommen haben und die dort jetzt im Heritage Museum steht. Mhm. Also, wo kommt denn die Tracht dann her? Also Sie sind so ein Zentralpunkt für Leute, die auch mit Trachten zu tun haben. Und Sie haben eine eigene von Ihrer Familie. Ja, also die Tracht vererbte sich immer auf das Mädchen in der Familie. Wenn 2 Töchter waren oder 3, wurde es ein bisschen geteilt. Aber immer erbten die Töchter. Und ich bin 1938 geboren und war die erste in der Familie, die keine Tracht mehr trug. Ich bin noch in Tracht getauft, aber dann habe ich nichts mehr angezogen. Und mein ganzes Leben oder meine Kindheit waren alle Frauen um mich herum in Tracht. Also ich kannte, das war ganz so normal. Ja. Also ich fühlte mich nicht ausgeschlossen, aber es war ganz normal. Sonntags in Tracht oder immer, jeden Tag und immer. Die Trachtenfrauen besitzen keine andere Kleidung, nur die Tracht. Ja. Und wie viel gibt's denn da? Ich meine, ich gucke in der Landschaft rum, da sind sie nicht. Nein, die sind jetzt nicht mehr da. Alle, die das täglich tragen, sind über 90. Und da gibt es vielleicht noch 5 in Schaumburg, aber mehr nicht mehr. Die alle sind ausgeschoben, kann man sagen. Und heute ziehen das nur noch Trachtenvereine an zu Festen. Und ich habe mich immer schon damit beschäftigt, was hat man, warum, wieso und wann angezogen. Und dann haben wir das mal vorgestellt und ich hatte hier 15 Damen, die die Tracht meiner Mutter anhatten, so viele verschiedene Anzüge hat nämlich jede Frau in ihrem Leben. 15 verschiedene, ich sage Anzüge, das sind aber Kleider. Aber es sind Lagen von Kleidern, also es sind ja... Naja, nö, was, immer ein Unterrock, ein ja, Unterrock. Und verschiedene Röcke und Oberteile. Also es ist nicht so eine dicke Tracht, alles übereinander. Und farblich verschieden? Ja, farblich verschieden. Es war immer so, man kann nicht sagen, das steht einem gut, das ziehe ich an. Man muss sich immer nach seinem Stand, nach dem Anlass und nach, ja, nach dem Geld, was man hat, richten. Reicher Bauer, armer ja, Bauer ja, oder Stand? Ja. Also ich meine, die ja, Fürstin hat hier im Foto... Die hat auch mal Tracht angezogen. Ja. Aber sie kommt erstmal nicht von hier und sie ist eine Fürstin. Ja. Wäre eine Fürstin in Tracht gekommen oder ist das eigentlich ein des Bauernstandes eigentlich? Ja, eigentlich war es des Bauernstandes. Ja, die reichen Bauern. Ja, und ja, das war vom Bauernstand. War und das was trug denn der Fürst in der gleichen Zeit? Trugen die dann barocke Kleidung? Oder? Der trug schon andere Kleidung, nicht mehr die bäuerliche Kleidung. Aber war es auch eine Art Tracht oder Kostüm? Nein, das kann ich nicht so sagen. Eigentlich sagt man, unsere Tracht hat sich nach der holländischen, spanischen Mode der Zeit gerichtet, ein bisschen. In der sie entstanden ja, ist. Und die weißen Kragen, ich meine, da denke ich an Rembrandt. Ja, und an die Kirche, die evangelische, wir waren ja hier evangelisch. Hamburg, ne? Und die Bischöfe haben heute noch diese weißen Kragen, Mühlsteinkragen oder wie man auch sagt. Ja. Aber auf den alten Fotos ist Bildern von Rembrandt oder französisch holländischen Malern. Ja. Also es ist der Tracht angepasst, die damals die Holländer und die Spanier trugen. Aber geht das zurück? Wir haben gesagt, 1600 geht zurück. Ja. Aber in die Renaissance zum Beispiel nicht. Ich glaube, das wäre dann zu früh gewesen. Ja, das wäre, das kann man auch nicht mehr so ganz genau. Man sagt, es wäre nach der Reformation, weil da gab es ja also hier Kirchenbücher, wo auch schon drin stand, hat im Kranz geheiratet, hat ohne Kranz geheiratet. Aha. Und da kann man und das ein bisschen... Ja, Sie auch gesagt, ja, dass wenn bei jemand gestorben ja, war, dass das jemand Behindertes aus ja, der Familie ja, war? Ja, nein, es war so, so ein kleines Dorf. Das lebte praktisch ganz autark. Da gab es alle Handwerker und da gab es auch Näherinnen und Stickerinnen. Und wenn man körperbehindert war, das kann man wiederum an Kirchenbüchern sehen, dann wählte man einen Beruf, der im Sitzen war. Schuster waren oft körperbehindert und Näherinnen und Stickerinnen, die also Arbeit im Sitzen hatten. Wenn man in einem Dorf lebte, würde man lieber auf einem Hof als Magd gearbeitet haben, weil man da besser bezahlt wurde, weil Näherinnen nähten für Kost und Logis. Also und man kann das dann wieder verfolgen, ob die geheiratet hatten oder nicht. Sie hatten auch nicht die Möglichkeit, sich eine Aussteuer zu sparen, während man das, wenn man auf einem Hof war, immer hatte. Und man wenn sie Geschenke ernähren waren, ging man dann von Hof zu Hof, ja, also als ja, Itinerant, also es ging, ja, oder blieb man und man ging zu der, wenn die im Dorf war? Nein, man ging von Hof zu Hof, aber wer nicht so vermögend war, es waren ja auch Handwerkerfrauen, die Tracht trugen, die gingen zu der Näherin, die das dann noch nebenbei machte. Wahnsinn. Ja. Und wie hat man ihnen die Tracht übergeben? Also wenn jetzt Leute zu ihnen kommen, dann sagen die, ich kann es nicht mehr tragen oder ich, ich meine, sie kommen ja an allerhand, sie haben gesagt, das habe ich gerade letzte Woche bekommen oder so. Das ist ja, finden die Leute das noch in Truhen, im Nachlass oder wird das von der Großmutter dann gesagt, jetzt müssen wir ein neues Heim dafür finden und willst es noch? Also das, und viele junge Leute sagen, ich nicht. Ja, das wird immer aufgehoben, solange die Großmutter noch lebt. Wenn die dann verstorben sind, dann trennt man sich leichter davon, weil das hat so viel Geld gekostet und das ist auch so, man war ganz stolz, eine wunderschöne Tracht zu haben. Es gibt noch so ein Beispiel, wenn man eine Handwerkerfrau war und bekam eine Tochter, dann wählte man oft einen aus der Verwandtschaft zur Patin, aber auch die Bäuerin, wo man mal gearbeitet hatte. Da bekam man nämlich größere Geschenke. Mhm. Dann bekam man schon die Tracht, wenn man geboren wurde, die kleine Tracht, wenn man in die Schule kam zur Konfirmation und zur Hochzeit. Man sicherte sich so ab. Und die Bäuerinnen hatten einen Ehrgeiz, ihre Trachtenkinder gut auszustaffieren, dass man sagt, die konnte sagen, das kann ich mir leisten. Meine Patenkinder haben das und das und das. Und das war so wie ein soziales Gefüge in so einem Dorf. Sonst wäre vielleicht auch der Neid so groß gewesen. Klar hatte das Patenkind von einer Handwerkerfamilie nicht die gleiche gute Schürze wie die eigene Tochter. Aber es war doch so, dass sie auch gut in Tracht ausgestattet war. Und sicher auch stolz ein bisschen auch auf die weiteren Ausläufer dessen, was man an Reichtum hatte und dann weitergab. Das ist sehr schön. Ja, und dieses Patenwesen hat überhaupt einen großen Raum angenommen, weil oft Mutter oder Vater starben und Paten mussten dann das tun, was eigentlich ihre Aufgabe war, die Kinder bis zum Erwachsenenalter zu begleiten. Das ist ja nicht so wie heute. Und ich habe für den Guten, dass man die einmal noch zum Geschenk abholen sieht und dann nicht wieder. Aber das ist nicht so. Aber die kommen auch nicht mehr. Nee. Man schickt jetzt eine SMS und wenn die Party kein Handy hat. Ich habe für den Howard Piepenbrink hier ein bisschen Ahnenforschung gemacht. Da gibt es Höfe, die sind 5-mal hintereinander an Patenkinder vergeben. Aha. Und so die Namen haben sich dann immer geändert, weil es gab auch viele Familien mit vielen Kindern, aber Kinderlosigkeit war ein großes Problem früher. Weil da galt ja wirklich noch der Generationenvertrag. Und wer keine Erben hatte, wusste nachher nicht, wie er versorgt wurde. Mhm. Und dann erbten immer Patenkinder vor allen anderen Neffen und Nichten. Und so war das alles immer auch eine Versorgung, so intern im Dorf. Jeder hatte wieder, es war so eine Verflechtung von Reicheren und Ärmeren und und wenn den Bediensteten. Wenn jetzt Ihre Kinder heiraten würden, ich weiß nicht, ob Sie es sind oder nicht, aber wäre dann die Tracht etwas? Meinen Sie, haben die Liebe zur Tracht, dass Sie das wieder herstellen können, diese unterbrochene Kette, die sich mit Liebe... Ja, es gibt es heute ganz selten, dass mal jemand in Tracht heiratet. Ja. Es war neulich erst, das war das Foto der Großmutter, und er hat die gesagt, genau so möchte ich heiraten. Schön. Und das wurde dann auch das Kind in Tracht getauft, aber das sind wirklich Einzelfälle. Ja. Also wer die Tracht nicht trägt, Sie haben es ja gesehen, es sind schwere Stoffe, man kann sich nicht allein anziehen. Das ist natürlich in unserer Generation praktisch unmöglich für viele. Nur die gute Freundin kann es ja. Und man kann sich auch nicht so bewegen. Ich sage immer, und wenn wir jede Woche einmal Tracht anziehen, können wir uns nicht bewegen wie die Trachtenfrauen. Wir gehen steif und weil wir das alles so anhaben und für die war das natürlich und das ist eben der Unterschied. Aber das ist auch ein bisschen Leiden für diese Pracht. Also ich stelle mir vor, dass das auch nicht ohne, dass es für die auch schwer war. Also dass es nicht normal ist. Es ist, als wenn die Königin von England musste ja auch erstmal üben, die Krone aufzuhaben. Sowas können sie nicht eben mal aus dem Schrank holen. Und ich finde, wenn man jetzt dieses vergleicht, auch diese Bückeburger Haube, die ich jetzt angehabt habe und anhaben werde, wo sie auch mich sehen können mit, die ist steif, das schneide ich ein bisschen ein. Ja. Und das Gleiche kann ich sagen von dem Gutacher Hut aus dem Schwarzwald, der mit der Stroh ist, aber der mit Gips verstärkt ist, damit die Bommeln schön stehen. Und da stand ich auch möglichst gerade und er war ein bisschen klein. Also ich habe ein schönes Streifen auf dem Stirn gehabt. Mhm. Nach diesem einen Tag, diesen Heritage-Tag mit der Haube auf, also mit diesem Hut auf. Und wie gesagt, dann, aber man ist auch irgendwo auch sehr stolz. Also das ist, das kommt dann dazu. Also haben wenn Sie man mal sowas angehabt, Frau Kurt? Nein, ich habe sowas nie getragen. Ich bin ja auch kein Schaumburger. Sie sind Zugereiste? Ich bin Zugereiste, Wo kommen Sie denn nun her? Ich komme aus dem nördlichen Bereich. Ich komme aus Sulingen, das ist in der Nähe von Bremen. Und was gibt es dort an Tracht? Haben Sie da mal reingeschaut? Ja, da wird gar keine Tracht getragen. Das Ostfriesische greift nicht? Das ist dann das Ostfriesische greift nicht und in dem Bereich wird keine Tracht getragen. Nein. Schade. Was hat denn die Braut getragen früher? Das müssten Sie doch auch auf alten Fotos finden können. Ja, das waren normale Brautkleider. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo was Tracht im 18. Jahrhundert wird doch irgendwann mal. Ja, aber Schwarze vielleicht mal. Das weiß ich nicht. Kann ich meistens sagen. Meistens ist es Schwarz, Hochzeit und Sonntag und Tod. Ja. Das war auch bei der Tracht so. Der direkte Anzug zu der Trauzeremonie war in Schwarz. Ja. Mit diesen paar bunten Sachen, die man dazu hat. Also das hatten wir gesagt, da war dann kein roter Rock dabei. Ja, nein. Das war dann ein schwarzer Rock. Das war ja mal von den Fotos, die ich hatte, nicht klar. Ja. Aber diese wunderschönen, und das sind ja gewobene Seidenbänder. Mhm. Und ich hatte ja nur eigentlich Möbelstoffe, die im Gobelin-Stil waren, zur Verfügung. Aber ich habe also ganz gut hingekriegt, ein bisschen, ich will mich loben, aber... Ich habe erst gedacht, das wären Bänder von uns. So auf dem Foto. Ja, das ist schön, also das habe ich dann gut genug hingekriegt, die Spiegel haben mir gefehlt, also die haben, und Sie haben ja alte Modeln, wie Sie sagen, also Sie machen ja Dinge auch nach. Ja. Unglaublich, was diese Person schafft. Ja. Das war einer Sohn, einer von meinen beiden Söhnen. Und den hätte man dann in Uniform, das war ja, die Männer haben ja eine Tracht getragen, die ja sehr ähnlich der französischen Uniform war. Ja. Also es war nicht so, es war immer so ein bisschen wie halt Offiziere oder so sich gekleidet haben. Die gehörten dazu. Da haben Sie denn auch Männertrachten gesammelt? Ja, also das haben wir auch. Mhm. Aber die Männer haben die schon nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr angezogen oder vorher schon nicht. Tracht ist immer nur schön in der Gemeinschaft. Mhm. Da kann man die Unterschiede sehen. Da kann man zeigen, was man hat, was man an wertvollen Sachen hat. Ja. Aber wenn man außerhalb dieses Trachtengebiets ist, dann wirkt man verkleidet. Ja, das stimmt. Dann fällt man auf und das wollen die meisten ja auch nicht. Und die Männer waren die Ersten, die sie ausgezogen haben. Und auch die Bückeburger Frauen, weil die Mützen, weil man nicht mehr damit im Auto sitzen konnte. Die waren zu groß. Und, um 1900 wurde der Kunstdünger erfunden. Und die, der Kunstdünger? Die Kunstdünger. Ja. Und die Ernten der Bauern haben sich verdreifacht oft. Und dann wurde in Tracht investiert. Wenn Sie in dem Buch sehen, die Mützen waren viel kleiner. Und das Buch haben Sie geschrieben, müssen wir dazu sagen. Bis 1914 wurde alles größer, auch wieder die Bernsteinketten, Riesenklunker und sehr viel mit Goldperlen bestickt, die man aus Frankreich importieren musste. Und Seide kam oft aus Lyon und später erst aus Krefeld. Und Sie haben ja in Frankreich einen Seidenmann entdeckt. Ja, zufällig habe ich einen Bändchenweber entdeckt, der Seidenbänder webte und mit 8 verschiedenen Farben weben konnte. Und dann haben wir uns mit dem getroffen, nochmal in Straßburg, und ich hatte ihm Proben geschickt und der hat für Schaumburg dann Bänder gewebt. Welch ein Glücksfall. Ja, und wie haben Sie den das kommt immer so. Man trifft so. Ich war in der Provence in Le Beau. Aha. Das ist so ein Museumsstädtchen und da habe ich den gesehen. Wahnsinn. Ja, dann konnte ich natürlich nicht Französisch, nur ein paar Brocken Englisch, er kein Deutsch, und dann haben wir mit Händen und Füßen. Aber wir haben schon gemerkt, was wir wollten, jeder. Und das ist das doch herrlich. Mhm. Und dann haben Sie mir beide erzählt, dass es ein Museum gibt, in wo es Trachten... In Stadthagen. In Stadthagen. Ja. Also auch wieder diese Schaumburger Gegend. Ja. Und da haben Sie mitgewirkt in irgendeiner Weise? Oder hat das Museum diese selber angeschafft, diese Trachten? Also es war ein älterer Herr hier aus der Nähe, der hat damit angefangen. Dürfen wir sagen, ist? Ja, das war Herr Hasse, Fritz Hasse. Aha. Der hat für das Museum gesammelt bei den Leuten, hat mit ausgestellt und ist jetzt verstorben. Und ich war letzte Woche da und habe diese Halskrausen gebügelt, weil die nach einer Weile ja alle... Also Sie haben sich an die Kästen gemacht und haben also Halskrausen auch gereinigt oder gewaschen, gestärkt, gebügelt. Also sowas braucht man wie Sie, der sich kümmert und der auch... Also das muss weitergegeben werden. Ich habe schon gesagt, Sie müssen ein Buch schreiben. Ja, so ein bisschen wert das. Sie müssen ein Buch schreiben über die Schnitte. Sie müssen die Schnitte mal zusammenstellen. Jetzt haben Sie die roten Röcke beschrieben, jetzt gibt es Fotos, aber so Leute wie ich, die gerne sich da dafür interessieren, die aber von den Fotos doch nicht schlau werden. Jetzt habe ich heute mal die Lindhorster Haube von oben gesehen, da ist also noch Perlen gestickt. Und Sie sitzen zu Hause und sticken alle Die Schlipse nach, also diese schönen mit Quasten besetzten und Goldperlchen, wo sie also jede dritte Goldperle wegtun müssen, weil die zu kleine Löcher haben inzwischen. Die Nähnadeln sind klein drin. Die kommen nicht durch. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, toll. Und hier gibt es auch nicht mehr diese sechs- und achteckigen Goldperlen. Das eine Tuch, was ich nachgestickt habe, was noch nicht fertig ist, das sind schon die neuen heute. Die sind noch nicht mehr vergoldet. Die sehen nur so aus hier. Das andere sind ja zum Teil echte Goldperlen. Und gehen Sie da ins Internet und finden Perlen? Also hier findet man, das ist schlecht. Wir sehen zu, dass wir alte Bestände haben. Und ich war 2004 in New York und da war ich fasziniert von diesen Läden mit Borden und Knöpfen. Und in Stadthagen, unserer Kreisstadt, da finde ich beinahe keinen Reißverschluss mehr. Aber das ist noch mit Liebe und das ist ja auch der Fashion, wo Mode gemacht wird und vor allem, wo auch Textil importiert wird, also ein Tuch und die alten Tuchhändler in New York. Begeistert. Das ist eine ganze Gegend in New York und das nennt man den Garment District, also Garment Bekleidungsdistrikt. Und da habe ich auch noch Knopfgeschäfte entdeckt. Ja. Ich kann Ihnen das nachführen, weil ich da schon war. Sag's ruhig. Nachdem wir 4 Wochen wieder zu Hause waren, sagte eine Freundin, ich brauche Knöpfe, wollen wir nicht nach New York fliegen? Ja, und von Deutschland aus kann man das jetzt auch. Und da gab es kleine Goldperlen, aber es sollten 50 Gramm $300 kosten. Und das waren uns dann doch zu viel. Ja. Aber das waren die echten kleinen Goldperlen. Naja, und die wussten und das noch, ist wirklich super. Und deswegen sagte man mal, Schaumburg wäre die wertvollste Tracht Deutschland, weil wenn Sie diese Tücher vorhin annehmen, das sind richtig Goldperlen drin. Ja, das ist, wenn Sie die so mit einer weichen Bürste bürsten, dann leuchten die, glänzen die wieder. Also, und Sie haben ja gesagt, wie man die Kragen stärkt. Das müssen Sie mir jetzt noch sagen. Wie war das mit der? Sie haben mir Stärke gegeben, das ist Reisstärke, ja? Ja, ganz früher hat man Zucker mit Zucker gestärkt. Das war natürlich sehr teuer, konnte sich nicht jeder leisten. Zucker hatte nicht jeder, muss man sagen. Ja, dann mit Kartoffelstärke. Und wir nehmen heute Reisstärke, weil das auch bequem ist. Und diese Kragen müssen immer schön gestärkt sein. Das sind wie die Rembrandt-Kragen, Mühlsteinkragen, die man auf den alten Bildern der holländischen Meister sieht. Aha. Und man kocht sie erst, nicht in der Waschmaschine, in einem kleinen Topf, damit sie schön weiß sind. Aha. Und dann stärkt man sie man lässt sie erst trocknen. Waschpulver erstmal. Und man lässt sie trocknen, man stärkt sie, indem man sie trocken in ein Bad von 1,5 Liter Wasser und 3 gehäuften Esslöffeln Stärke macht. Kalt. Und die Stärke kommt erst rein in den Topf und dann kommt das Wasser? Nein, erst das Wasser und dann die Stärke. Sonst wäre das klumpig. Ja. Dann wird sie klumpig. Und dann nimmt man es raus, wickelt das so nur ausgedrückt in ein Frottee-Handtuch. Und dann bügelt man das erst von links und dann von rechts bügelt man diese Tulpen, nennen wir das da rein, diese Bögen. Früher gab es extra Eisen dafür, um diese Tulpen reinzubügeln. Die gibt es aber nicht mehr elektrisch. Nee, das geht nicht. Aber Sie müssen ein Bügeleisen mit schöner Spitze haben, kein Dampfbügeleisen. Ja, damit man von der Außen nach innen bügelt. Und das ist nur eine, das kann man nach einer Weile. Ja. Zuerst werden sie nicht so, aber nachher. Aber wir haben selber uns von alten Trachtenfrauen da anleiten lassen. Was haben Sie denn noch gelernt von den alten Trachtenfrauen, also was Sie vielleicht nicht wussten? Also erstmal wollen wir noch schnell sagen, dass die Hochzeitshüte, dass das tatsächlich Glaskugeln waren und auch sind, auch die großen roten, und dass Sie die in Lauscha in Thüringen und früher auch aus der Tschechei wurden also richtig geblasen. Also da gibt es ja diese Posamentenhändler und Perlenhändler und also da kam das her. Wahnsinn. Und wir haben jetzt welche nachblasen lassen und da muss man warten, bis mal diese Farbe gerade modern ist, sonst kann man nicht so eine, dann wird es nicht für so eine kleine Menge angefertigt extra. Und wir haben also für 2 Kränze 640 Euro bezahlt. Wahnsinn. Nur die roten Perlen. Wahnsinn. Und dann kommen noch die kleinen. 150 an einem. Und an jeder roten Perle sind 5 Drähte mit kleinen Perlen. Also wenn man das mal dann hochrechnet, dann hat man 750 kleine und dann noch die anderen und das dauert ein bisschen. Was ich, also unten waren früher mit Flachs, waren da Bänder drin? Drin, oder innen, also quasi um das zu schützen. Damit der gut auf, dem, ja, auf der Stirn ja, sitzt. Ja. Und oben habe ich gesehen, ich habe das ja auch probiert, mhm, habe gedacht, wie kriegst du das jetzt auf deinen Kopf? Der Kopf ist ja rund und die Platte oben drauf ist ja eckig, also ist ja flach. Mhm. Und da habe ich gesehen, da sind ein Kreuzbänder, 2 Stück, also eins überkreuzt und eins noch, das quasi den Kopf halt. Also nee, das hält nur den Kranz, damit man ihn besser transportieren kann. Ach so, das ist das so wäre nicht das nötig. Ich dachte, das wäre für den Kopf. Nein. Aha, okay. Aber also der Deckel ist abnehmbar, weil man hat ja den mit so einem Drahtspieß, sage ich mal, wie eine große Stricknadel festgemacht, unter dem Dutt, den man hatte, den Stirnknoten, dann saß das ganz also fest. Man den ja, auf, man schließte das auf. Und man setzte in diese kleinen Falten des Oberteils also Rosmarin. Rosmarin. Rosmarin. Myrte kannte man früher nicht. Aha. Rosmarin, ich sage immer die Freud- und Leitpflanze, die wurde auch bei Beerdigungen genommen. Hatte einen starken Geruch, was vielleicht auch. Mit der Ehemann. Sich bei Beerdigung natürlich. Ja, ne? Sicher. Wo man heute Myrte nimmt, oder? Myrte, Und das hatte jeder. Jeder hatte im Sommer den draußen und auf der Diele im Winter diesen Rosmarin-Strauß. Ach so. Dass man immer das Grüne hatte. Und Sie haben gesagt, Hochzeiten fanden ja auch statt, die waren vorbestimmt. Ja. Und das heißt, dass also, wenn jemand einen starb, musste man dann eben auch die Farbe wechseln, dieser Tracht und auch der Schürze. Ich glaube, also bei der Hochzeit des Brüstchens und des Deckels des Kranzes, um zu zeigen, dass man in Trauer war. Und wie lange trug man in Trauer? Oh, das war hier ganz schlimm, 3 Jahre. Mhm. Ein Jahr ganz schwarz, ein Jahr schwarz in sich gemustert, ein Jahr schwarz-weiß. Auch die Bediensteten auf den Höfen bekamen Trauergeld, damit sie auch mit trauerten und durften auch nicht an Erntefesten oder sowas teilnehmen. Es gab ja kein Telefon, das wurde ja meistens an der Kirche, in dem Kirchspiel. Man heiratete ja so in der Runde sozusagen. Dann wurde ja gesagt, der oder der ist gestorben. Und meine Oma hat immer mal erzählt, wir haben nicht vor Trauer, sondern oft vor Wut geweint, weil wir wieder ein Jahr nicht zum Erntefest und nirgends hin durften, wenn wieder irgendein entfernter Onkel gestorben war. Engelbräuche, ne? Dieser Name Engel, der stirbt jetzt auch, glaube ich. Ja, nee, gibt's jetzt wieder. Gibt's jetzt wieder als Vornamen. Ich fällt es nämlich auf, wenn man so im Heimatblatt Annoncen hier aus dem Stadtträgerraum. Engel sowieso ist gestorben, aber das wird immer weniger. Jetzt wird heißen Kinder wieder Engel Marie oder Engel so. Ach so. Als eben Vorname. Das ist ein Vorname. Ich mache jetzt gerade noch mal eine kleine Pause, eine Sekunde, weil wir In unserer nächsten Sendung geht es um die Bückeburger Flügelhaube. Und unsere Unterhaltung geht noch ein bisschen weiter, denn wir haben da wirklich fast 3 Stunden gesessen. Wir bedanken uns bei der außerordentlich gastfreundlichen Frau Sophie Mensching, die die Mutter der Trachten, der Schaumburger Trachten geworden ist. Und sie selber ist wirklich ein wahrer Schatz. Ich darf mich von Ihnen erstmal verabschieden. Tschüss, ciao, Ihre Susanne Nielsen. Aber es geht natürlich in der Sendung noch weiter. Und nachher hören Sie noch eine Rezension, eine Besprechung einer Ausstellung, die im Museum Wiesbaden stattfand, von unserer Korrespondentin Anneliese Schmidt beschrieben. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com.